We walk alone in the unknown. We live to win another victory. We are the young, dying sons. We live to change the face of history. Don't be afraid, it's the price we pay. The only easy day was yesterday. So hear our voice, we have a choice. It's time to face it. We are one, we are one, we are one. We will stand together. Number one, the chosen. Einen wunderschönen guten Abend. Lange, lange, lange die Stimme nicht mehr gehört. Seit Oktober, November 2011 sind wir nicht mehr auf Sendung gewesen mit Radio FSN. Jetzt der Nachfolger in Bild und Ton. Man soll es nicht glauben. Übrigens zur Vorstellung, mein Name ist Hate und ich habe an meiner Seite, ich muss ganz offen zugestehen, Kollege Thomas Gottschalk wäre mir lieber gewesen, aber der ging leider zum Supertalent, von dem her muss ich nach wie vor mit der zweiten Wahl auskommen. Der zweitbeste Co-Moderator Deutschlands. Hier ist Vendetta. Einen schönen guten Abend. Ja, Vendetta, völlig ungewohntes Umfeld, ich gebe es offen zu, ich bin nervös wie Schwein. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Für mich ist das ganz normal, ich meine, ich hack sowieso jetzt Wochen mit irgendwelche Internetseiten, stehe unter dem Rampenlicht und für mich ist es völlig normal, dass ich jetzt hier mal so ein bisschen Fernsehen mache. Aber ja gut, es ist aber bei dir natürlich auch so, wenn du nicht gerade beim Campen bist, weil du bist ja gern beim Campen so, bei der Occupy-Bewegung. Das stimmt allerdings richtig, aber es haben wir leider unser Camp da in Frankfurt geräumt, wegen Hygienemängel, was ich ja schade gefunden habe, ist natürlich alles nur Systempropaganda. Eindeutig Systempropaganda. Also es ist unfassbar. Ja, und wir werden jetzt hier mal gucken, was wir uns heute alles so einfallen lassen. Wir haben natürlich ein festgeschriebenes Programm. Ich habe hier einen super Zettel gemacht. Ihr könnt den mal, ihr seht da wahrscheinlich nichts. Das werden wir jetzt heute mal alles durchspielen. Es ist eher so die Beta-Test-Version, Aktion. Da wir sowas auch noch nicht gemacht haben. Und von dem her müssen wir natürlich jetzt mal gucken. Wir kriegen hier schon die erste Nachricht. Ja gut, okay, nicht so tragisch. Vendetta soll ein bisschen leiser sein als ich, das ist eigentlich eher positiv, das würde ich jetzt nicht als Fehlermeldung werten, ich habe da aha im Mund. Ja, ist egal. Ja, was können wir euch alles zeigen? Das erste, was wir euch zeigen werden, ist natürlich mal unser cooler Infoscreen, auf den wechsle ich jetzt mal. Der ist also wirklich, oh, da habe ich noch was drin, was da nicht hin soll, das machen wir gleich mal weg, schön, genau. So, also ihr seht hier diverse Sachen, die man sich hier schön angucken kann. Ihr habt also die Möglichkeit, wir hatten ja in unseren Videos, die selbstverständlich nicht von uns erstellt worden sind, sondern von anderen Personen, von der Occupy-Bewegung, halt. Von der Occupy-Bewegung habt ihr jetzt die Möglichkeit, auch direkt ins Studio rein zu telefonieren. Ihr seht oben Skype schön, könnt ihr schön oben neben dem Bildschirmfenster erkennen. Da könnt ihr schön uns adden, wenn ihr fsn.tv sucht und dann einfach anrufen. Ab und zu werden wir mit Sicherheit auch jemanden dran nehmen, weil wir sind voll nett und alles. Und dann gucken wir mal, was die Damen und Herren zu sagen haben. Wir werden Themen vorgeben, ihr könnt aber grundsätzlich über alles reden. Uns dürfen auch gern die Freunde, die ich schon in unserem Chat gesehen habe, um auf Punkt 2 zu kommen, vor allem auch unsere linken Freunde, die natürlich immer gerne gesehen sind, weil bei linken Veranstaltungen ist man natürlich immer, ja, da wird man immer hier ausgeschlossen, das ist voll gemein und man soll ja Leuten wie uns keine Plattform bieten. Aber wir sind da nicht so, wir sind tolerant. Wir geben jedem eine Plattform. Wir geben jedem eine Plattform, auch Öl, das sind dann die Ölplattformen. Ist bei uns ganz anders wie bei denen und deshalb, wenn ihr uns irgendwas zu sagen habt, einfach anrufen. Es ist natürlich grundsätzlich so, jeder, der irgendwelchen illegalen Scheiß macht oder meint, uns hier irgendwie böse anlabern zu müssen, ja, da müssen wir natürlich dann gucken, was wir mit dem machen. Du kommst ja grundsätzlich überall rein, durch deine stellvertretende Leitungsposten bei Anonymous. Die waren übrigens gar nicht begeistert, dass die Maske hier verwendet wird, was ich halt nicht ganz nachvollziehen kann, weil es doch ist doch voll die super Maske so. Ich verstehe das eigentlich auch nicht. Die haben sich da ziemlich beschwert und darüber ausgelassen, warum wir jetzt hier die Maske verwenden. Ich meine, wir haben ja die schon viel eher gehabt wie die. Genau. Und, so, jetzt nee, kriegen wir, ich Problem muss jetzt mal gucken, genau. Wir haben auch jetzt, wie ich sehe, schon den ersten Adler hier im Skype. Stimmt das dann? Das ist jetzt hier das ist im Skype, genau. Du hast es voll raus. Ich sehe schon, ich bin hier nur mit Fachkräften aus dem Ausland. Ich bin halt PC-Experte und deswegen kenne ich das so viel. Ja, auf den ersten Blick. Skype uns immer geedet hat. Das denkt man halt, dass ich hier Fachkraft bin. Okay, gut. Also ich kriege eine Info, du sollst ein bisschen lauter labern, aber das ist mir jetzt mal egal, wir sind in der Beta-Test-Version, da kann man machen, was man will. So, was haben wir noch? Wo ist denn der Zettel? Also wie gesagt, wir werden über Skype auch Gewinnspiele machen, da gibt es auch heute eins übrigens, aber da komme ich später dazu, wo man dann diverse Sachpreise, Geldpreise und so weiter gewinnen kann, muss da entweder Fragen beantworten. Wir werden in späteren Folgen für die 100 € Gutscheine von unserem Sponsor patrioticinc.com, den ihr übrigens hier so da unten seht, schön, wird es dann auch Einkaufsgutscheine geben. Aber um die zu kriegen, und das wird natürlich hochinteressant, ich kriege gerade eine Nachricht. Ja, genau, läuft. Ist völlig uninteressante Nachricht, aber ist egal. Was wollte ich sagen? Also man muss mich da im 1 gegen 1 schlagen. Das wird also eine Mischung aus blamieren oder kassieren. Was heißt eine Mischung? Eigentlich wird es was Ähnliches. Abgekupfert aus TV Total. Selbstverständlich. Oder? Wir sind ja als Programm eine Mischung aus TV Total, Domian, der Tagesschau und Top of the Pops. So habe ich hier FSN TV klassifiziert. Und ja, in dem Bereich werden wir uns bewegen, also müssen wir überall ein bisschen was adaptieren. Ich will nicht Clown sagen, das bei uns wird nur adaptiert, weil es viel coolere Wort ist. Und dann, wenn man mich schlagen sollte, was natürlich nie passieren wird, weil ich werde hier keinen gewinnen lassen, der Kollege Vendetta wird da als eine Art Moderator fungieren, der dann die Fragen stellt. Und dann, wenn man mich schlägt nach Punkten, dann kriegt man zum Beispiel einen 100 € Gutschein. Oder ich muss ich da mal mit dem Sponsor labern, was wir dann alles rauskloppen können. So. Ich werde sicher dafür sorgen, dass du die Fragen nicht vorher siehst, dass es quasi alles völlig korrekt und fair zugeht. Und es kann ja wirklich, oder ich gehe davon aus, dass so ziemlich jeder klüger ist wie du. Und vor dem her denke ich mal, wenn wir einen Haufen Preise hier verlosen an die Zuschauer nach draußen. Und ich denke, das wird eine richtig schöne Sache, weil wir nicht gerne mal einen Gutschein von Patriotic Inc. oder irgendwie Schlüssel und sonstige. Ja, nee, also wir haben heute noch einen anderen Sachpreis. Es ist auch so, wir werden auch CDs verlosen aktuell. Also ich bin da noch in den Verhandlungen mit den diversen Labels. Das wird natürlich alles noch ein bisschen dauern, weil wir sind ja wie gesagt in Sendung 1. Das wird auch, ich entschuldige mich schon jetzt für die ersten 10 Sendungen. Weil die werden natürlich nicht so geil werden wie dann die späteren. Also wenn wir hier mal eingespielt sind und das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann wird das alles besser laufen. Also wir kriegen hier Zehntausende von Kontaktanfragen. Ich komme hier eigentlich auch gar nicht mehr mit dem Klicken. Ich muss da mal irgendeinen dritten Typen einstellen, den keiner liken kann. So, irgendeine Fachkraft aus dem Ausland von irgendeinem Libanesen-Clan, der hier meine Kontakte alle dazu fügt. Für Michael Schäfer ist das, oder? Der Libanesen-Clan-Typ. Oder? Ja, genau. Der kennt ja, gehört da auch mit dazu. Vom Libanesen-Clan, genau. Ja, immer die gleichen. Kennen wir ja hier. Ja, was können wir euch noch schön erzählen? Ich muss da unbedingt mal das Logo einblenden und mal was trinken. Ich bin voll am Ende. Natürlich, einige haben es schon gesehen. Es geht natürlich unten in der Mitte weiter. Wir haben natürlich auch eine eigene Facebook-Seite unter /FSNTV. Die ganz Klugen haben es schon so gefunden. Das F, ich weiß ja, du bist Internet-Experte und kennst dich mit Technik aus. Das F ist für Facebook. So. Ja. Super Typ, der das macht. Super Typ. Hat mit Kapitalismus an nichts zu tun. Nein. Der Börsengang war nur, um, ja, machen wir um mit Geld dem anderen, zu verlieren. Um Geld zu verlieren. Um ja. zu spenden, auch ja. bis sie und vielleicht. Wir sehen, dass es da nicht nur ums Geld geht. Deswegen geht man in die Börse und halbiert mal hier den Aktienkurs. Ja, also ich sehe auch, wir kriegen hier Zehntausende von Klicks. Ja, ja, also so Leiste, so lang war die Leiste bei mir bei Facebook schon lange nicht mehr. Es läuft also. Gut, dann was haben wir noch drüben? Wer uns finanziell unterstützen möchte, und das werden hoffentlich bald alle sein, ja. Weil wir ja eh voll super und alles sind. Unser Ziel ist ja, nach einem Jahr nie mehr arbeiten zu müssen und uns nur noch auf Hawaii niederzulassen durch eure Spenden. Genau. Und, wir bitten halt darum, dass ihr uns da helft und vielleicht wer mal 5 Euro übrig hat, da uns etwas zukommen zu lassen. Da ich selber nicht gedacht hätte, dass der technische Aufwand hierfür so hoch ist und wir halt doch einiges vorstrecken haben müssen an finanziellen Mitteln. Ja, so ist es halt. Ich kriege ja gerade die Info, einige Leute sollen nichts sehen. Das ist aber normal, also das ist bei jedem Stream so. Müsst ihr euch daran gewöhnen, dass das nicht ideal läuft. Das wird erst nachher Zeit, wenn wir mal hier die technischen Dinge alle ausgereizt haben. Dann wird das alles besser laufen. Jetzt machen wir mal weiter. Was habe ich noch auf dem Zettel stehen? Es wird nächste Woche wahrscheinlich auch unsere Netzseite online gehen. Jetzt momentan haben wir ja nur so ein Notbetrieb-Dings. Es wird dann besser werden, da wird eine richtig schöne Seite sein, wo man auch nochmal alles nachlesen kann, wo ich dann ACD-Besprechungen und so weiter machen werde. Was suchst du Schönes jetzt da drüben? Ich wollte jetzt einen Stift suchen und dir Chat auf der Blatt schreiben, dass wir mal den Chat sehen, falls du Ach so. Irgendwas schreibst. Ja, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, den wollte ich eh gerade ansprechen. Ist klar. Nämlich zum Chat, jetzt schauen wir mal da rein, was da Schönes passiert. Nix. Also es kommt, Sie haben es auch richtig erkannt, es kommt auch Werbung auf dem Dings. Das ist absolut richtig. Das liegt daran, da ihr uns noch nichts gespendet habt im Vorfeld. Ganz toll, liebes ihr Publikum. Ihr alle da dran. Können wir uns noch nicht den tollen Superstar-Stream leisten, der nämlich Geld kostet und da kommt dann nämlich keine Werbung. Und ja, das müssen wir. Bloß ein Werbefilm am Anfang, oder? Nee, es kommt zwischendrin, kommt da immer mal wieder was. Also ihr werdet immer wieder unterbrochen. Die Linken dürfen jubeln. Da glaube ich, kommt irgendwie der Death Shop oder so. Da kommt irgendwelche komische Klamotten-Scheiße. Obwohl die einzige wahre Klamottenmarke natürlich hier unten, da unten ist. Und von dem her, ja. Gut. Haben wir das auch. Im Endeffekt ist es jetzt dann so, was haben wir noch alles drin? PayPal, habe ich gesagt. Dann ein richtig cooler Unterpunkt, den zeige ich euch mal hier. Der ist also auch richtig geil. Das ist die sogenannte Mainstream Battle. Da werden also der Vendetta und ich Bands aus dem Alltag vorstellen ja. und gegeneinander antreten lassen. Also jeder von uns beiden wird dann hier schön eine Band vorstellen oder einen Künstler vorstellen. Völlig aus dem Mainstream, völlig unpolitisch. Und ihr könnt dann bei Facebook abstimmen, welcher euch besser gefallen hat. Das machen wir auch deshalb, um euch ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken zu lassen. Wir wollen ja hier nicht nur politische Mucke spielen in unserer Richtung, sondern halt eben auch ein bisschen was anderes. Und von dem her ist dafür unter anderem Nacht ausgedacht. Aber wir werden auch unter der Sendung immer mal wieder neue Sachen spielen. Ihr dürft auch gerne im Chat Lieder wünschen. Die müssen wir natürlich dann sehen. Da kommt noch ein extra Admin dann rein. Der wird dann wahrscheinlich ab der nächsten Sendung wird er wahrscheinlich verfügbar sein. Der wird dann hier das bisschen durchgucken. Und dann halt uns Empfehlungen schreiben, wenn da was Gutes dabei ist. Und dann schauen wir halt mal, was da am Ende bei rumkommt. Ja, was haben wir noch? Dann für alle Radio-FSN-Fans haben wir auch eine sehr gute Nachricht. Denn auch Radio-FSN wird zurückkehren. In einem völlig neuen Design. Sieht völlig anders aus als das alte Ding. Die Lieder werden natürlich aktualisiert. Es wird alles ein bisschen neu ausschauen. Und ab dann sind also auch die Radio-FSN-Fans wieder begeistert. Können wieder den ganzen Tag sich Zeug anhören. Ja. So. Mussten ja einiges hören, warum das Radio nicht mehr funktioniert. Der Grund, warum eben das Radio nicht mehr funktioniert hat, oder beziehungsweise wir auch keine neuen Sendungen aufgenommen haben, den Grund seht ihr jetzt, weil so ein Stream und so ein Internetfernsehen vorzubereiten doch einiges an Zeit und Geld kostet und wir haben uns halt jetzt primär eben auf diese Sache konzentriert und nicht mehr auf das Radio, weil es gibt halt verschiedene Internetradios, wo man dann auch diese Musik hören kann, aber das Radio kommt eben ab Mitte oder Ende der kommenden Woche wieder zurück. Wenn das alles nach Plan läuft, was eh nicht passiert. Aber es ist jetzt egal. Mir schreibt gerade Shattered Horizon. Bitte ohne Community, danke. Hey, da kann ich auch bitte sagen, es wird nämlich ohne Community sein. Da reichen unsere Kapazitäten dann halt auch nicht. Wir müssen ja hier irgendwo mal Abstriche machen. Und von dem her wird es dann wieder ein reiner Radiosender sein. Und so zum Community bilden, zum gegenseitigen Jans. Bisschen fassen und so. Das ist voll der gute Start. Nee, ist egal. Wird es dann eben sein, Community, ihr meint Gemeinschaft, lese ich da gerade, ja, das, ja, alles klar. Die Community nämlich, und deshalb werden wir die Community-Bildung hier auf den Chat, so Bildchen. Wir werden hier keinen zwingen und so, aber es, ich bin übrigens viel zu meine Gasse. Es gibt 1000 Leute, die uns jetzt schon in Skype geaddet haben. Wir haben auch schon auf der Facebook-Seite, ohne jetzt hier zu übertreiben, da kann ich ja nicht übertreiben, weil es ja eh jeder sieht. 6 Millionen gefällt mir. 6 Millionen gefällt mir, nein, 6 Millionen und 3, sehe ich gerade. Und von dem her, ja, so, jetzt hier. Machen wir ja alles so. Also ich werde natürlich hier zugespammt von sämtlichem Scheiß. Ja. Ich höre gerade, dass der Ton weg sein soll. Aber der müsste eigentlich... Also wir haben hier alles noch da, schön. Es wird auch angezeigt. Schwer zu sagen. Soll einmal im Chat wieder da, sagen sie jetzt. Soll ja. Das jetzt die Tonmeldung sein, dass der Ton wieder da ist? Ich meine, die Leute im Chat, geht wieder. Ja, siehst du, danke an Braun. Ja. Dass er so eine kurze Rückmeldung an uns gibt. Ton ist da, danke Freikorps. Also, die ganze also, mal weiter. Ja, diese gut. Alliierten Besatzerstörmeldungen, dass der Ton weg ist, beachten wir natürlich jetzt gar nicht weiter. Genau, so ist es. Wir ziehen jetzt weiter durch. Warum der Ton weg war, ich kann es euch leider nicht erklären. Wie gesagt, das sind ganz normale Dinge am Anfang. Ich habe ja auch vorher, ich habe mich ja an anderen Streams, haben wir uns ja auch orientiert. Bei der ersten Sendung ist eigentlich eine komplette Katastrophe. Mich wundert, dass das Ding noch nicht komplett abgekackt ist und alles down gegangen ist. Und von dem her, da bin ich eigentlich relativ glücklich noch. Und von dem her, da können wir momentan, bin ich dann noch völlig entspannt. Wir werden natürlich dann auch in der Rekapitulation, wenn wir das Ding nochmal anschauen, mal gucken, wo überall die Fehler waren. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir das dann an den nächsten Sendungen dann verbessern. Wir haben auch schon ein paar coole Upgrades hier jetzt erhalten, was man noch alles machen könnte. Und die werden dann natürlich in nächster Zeit dann eben nachgelegt. So, wir kommen zum Gewinnspiel. Um euch das mal kurz zu erklären, wir machen heute zum ersten Mal so ein Gewinnspiel. Ich habe auch hier voll die elitären Preise mitgebracht. Das sind hier, die muss ich mal holen jetzt, hier schön. Benutzte Shorts. Benutzte Shorts von mir. Die sind natürlich quasi eigentlich unbezahlbar. Aber ja. Für euch. Für euch, hier für die Gemeinschaft. Ja. Machen wir hier schöne Aktionen. Ihr seht, ihr gewinnt fürs Volk. Ihr gewinnt heute ein Radio FSN Mauspad. Aus der alten, von der alten Kollektion, was soll ich jetzt mal nennen noch, dann ein offizielles Radio FSN, ist übrigens das letzte auf dem freien Markt erhältliche, das gebe ich, hau ich hier raus für euch, da kann doch keiner was sagen. So, dann ein Radio FSN Schlüsselband, ihr schön stylisch so, weil ihr vergesst das, ihr vergesst ja eure Schlüssel sonst überall, aber das hängt überall rum, das hängt hier rum, das hängt aus der Maske raus, die kann man dann unmöglich wieder verlieren. Und dann hier noch so ein eloquentes Shirt noch, also da habe ich noch ein paar mehr, aber auch nur von S bis XL, steht hinten hier schön Radio FSN hören macht frei und vorne hier Radio FSN. Also da müsst ihr natürlich dann gucken, wenn ihr 4XL-Träger seid, dann müsst ihr hier halt viermal gewinnen und euch dem, aus dem L dann, aus 4Ls dann vielleicht eins. Ja, also, weiß nicht, ob das geht. Ich kenne mich mit Schneider auch nicht aus. Also ich kenne mich mit Schneider ist ja auch nicht mehr da. Gruß an ihn übrigens, weiß nicht, ob er zuguckt. Ja, ich kann euch das nicht machen, also ich schicke euch das so raus, ihr müsst hier schön selber gucken. So, und jetzt kommen wir aber zur Aktion. Achtung, jetzt aufpassen. Wir machen es so. Ihr macht schön, ihr hört euch jetzt schön einen kurzen Liedausschnitt an. Und ihr müsst dann erkennen, welches Lied das ist. Und jeder, der das erkennt, beziehungsweise der, der es erkennt und anruft und durchkommt, der kriegt das. Ich werde den dann auch schön markieren bei Skype. Und dann nach der Sendung werden wir uns schön darüber dann unterhalten, beziehungsweise über seine Adresse. Du bist dann weg, weil du hackst ja eben bloß wieder rum und machst dir Anschläge oder irgendwas. Das bringt ja nichts. Und dann gucken wir mal. Also ich, jetzt mal kurz Konzentration. Wo ist denn mein Mauszeiger? Ja, da ist er ja. Kurz Konzentration. Ich werde es ein paar Mal öfter abspielen. Also es ist ein Lied. Ich würde mal sagen, ein ziemlicher Klassiker. Also den gibt es schon ein bisschen länger, ist schon ein bisschen ein älteres Lied. Ein paar Jährchen alt. War aber eigentlich einer recht bekannten Band. Ja, einer deutschen Band noch, aber das hört man ja eh. Aber auch länger schon nicht mehr live aufgetreten ist, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn dich nicht alles täuscht, müsste das stimmen. Wir könnten aber als Tipp geben, dass sie mal auf Rock für Deutschland vor einigen Jahren gespielt haben. Da bin ich mir jetzt nicht mal sicher. Doch, da war nämlich ich vor Ort und da haben die gespielt. Ganz toll. Wir hören jetzt hier mal rein. So, Achtung, Konzentration. Ich mache einen Doppelklick. Ton. So, jetzt muss ich mal gucken, hat das jetzt hier funktioniert? Ne, ich habe schon wieder Scheiße gemacht. Jetzt hier war... Erkennt, der darf anrufen und dann mal gucken, was wir da machen. Also ich habe jetzt hier noch keine, ich krieg schon wieder Milliarden von Kontaktanfragen. Ich kriege auch schon wieder die Meldung, dass der Ton weg ist. Er kann aber eigentlich nicht weg sein, weil hier... Gut, ich sehe im Chat, liegen einige schon nicht ganz falsch. Es zählt der Anruf. Ja. Es zählt nur der Anruf, alles andere interessiert mich jetzt. Jetzt haben wir einen. Tatsächlich. Ja, wir haben einen Anrufer. Ach, das ist ja voll, okay, Achtung, ich nehme den mal rein. Ja. Einen wunderschönen guten Abend, deutscher Stolz aus irgendeinem verrückten Jahr, das ich nicht näher nennen will. Grüße. Ja, genau. Hallöchen. Ja. Hallo, guten Abend. Du bist jetzt mal die Frage in den Chat, hört ihr jetzt eigentlich den deutschen Stolz, dass wir erstmal das testen, ob das funktioniert? Ja, wir brauchen ja hier die Bestätigung, sonst bringt genau, ja das alles nichts. Genau, das ist heute ein großer Test. Ist das ein Bayer? Also anscheinend hat ihn irgendwer gehört. Ja, anscheinend. Also du wirst gehört, deutscher Stolz. Also nicht, dass hier irgendwelche Mauscheleien aufkommen, weil wir dich persönlich kennen und deswegen geben wir dir den Preis. Und schicken dir den natürlich nicht zu. Ja. Ja. Okay. So läuft es. Wo kommst du denn her, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Schleswig-Holstein. Das ist fast bei Bayern. Ziemlich in der Nähe von uns. Fast. Fast bei Bayern. Hast du Ton auf dem Stream? Bei mir läuft gerade Werbung. Ach, das ist natürlich ideal. Dann gehst du natürlich... Ja gut, du kannst da ja die Wiederholung nochmal anschauen. Ja, also ich sehe hier, Milliarden Leute schreiben hier über Facebook, wie die Lösung ist. Das zählt auch alles nicht, weil ich habe gesagt, das zählt ja nur der Anruf. Genau. Du gehst natürlich jetzt auch für immer in die Geschichte ein, als derjenige, der als erster bei uns angerufen hat. Ich bin jetzt auch gerade ganz nervös. Also ich fühle mich jetzt hier ganz großartig. Ich muss ganz ja, was soll ich sagen? Kann ich aber verstehen, wenn so ein Radio FSM Mauspad geht, da läuft jeden Mal der Schweiß von der Stirn. Da, ich meine, da, das geht, hat da, jeder. Da geht man in die, da geht man in die Knie, aber völlig. Also es ist. Liege am Boden. Ja. Es freut uns. Gut. Ja. Ich habe ja leider die schlimme Befürchtung, dass du auch schon weißt, was die Lösung ist. Ich habe eigentlich einen extra kurzen Ausschnitt genommen, in der Hoffnung, dass das vielleicht nicht jeder sofort erkennt. Aber gut, es ist natürlich so, wir haben hier nur mit absoluten Rechtsrock-Freaks anscheinend das zu tun. Wer jetzt gedacht? Ja. Ein Gitarrenklang reicht. Es wird sofort zugeordnet, da wird die Datenbank durchgerattert, das ist überhaupt kein Problem. Gut. Lass mal lösen. Ich bin schon, bitte lass falsch sein. Also, soweit ich das gehört habe, war das von Nordfront. Biermaschinen voran. Es ist leider absolut richtig. Ja, das hat er Hab ich jetzt. mir doch gedacht. Irgendwie sind die, also ich weiß auch nicht, ich habe mir von meinem eigenen Gewinnspiel irgendwie mehr erhofft. So. Das nächste Mal suche ich die Musik aus und irgendwelche Elektromucke. Naja. Das nächste Mal Ich bin spielen jetzt glücklich. wir Rihanna. Rihanna, genau, das kennt keiner, das Das kennt gibt's bloß zu ich erkannt. und dann wird es auch nicht schwerer. Aber das war natürlich absolut richtig, die Antwort, und du hast den Preis gewonnen. Korrekt, und ich werd dich jetzt mal schön hier markieren. Wo ist er denn? Ich markiere dich jetzt mal schnell hier, nämlich dass ich irgendwas da schön reinschreibe. Genau, und nach der Sendung schreiben wir uns kurz, du gibst uns deine T-Shirt-Größe und die Adresse und so weiter, und dann schicken wir dir natürlich alles zu. Du bist kein 4XL-Träger. Nein. Ich würde W mal eher sagen ein M. Das läuft. Ein M haben wir. Ja, ein M. Ein M. Super. Das läuft. Gut. Ich bedanke mich. Wir danken auch. Wir danken auch für den Anruf und wünschen dir noch viel Spaß bei der Sendung und natürlich in ein paar Tagen viel Spaß mit deinem Geschenkpaket. Korrekt. Okay, macht weiter so, Gut, Jungs. alles mach's klar, gut. danke schön. Ciao, Tschüss. servus. So, das war der erste Anrufer. Der hat eigentlich gar nicht so den nervösen Eindruck hinterlassen Rede so eigentlich. Schisse wie du. Ja, ich habe mir voll in die Hose gemacht, weil ich habe, glaube ich, 4 Wochen nichts gegessen. Deswegen bin ich eigentlich ziemlich gut dabei, so trainiert und alles. Ja, gut, was haben wir noch für euch? Im Endeffekt ist es so, wir werden euch natürlich auch hier ein bisschen politisch informieren. Das werden wir in Zukunft dann natürlich auch ein bisschen expliziter machen, wenn wir dann hier mal wirklich drin sind. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen. Es kann auch jetzt irgendwer anrufen und uns irgendwelchen Scheiß fragen. Hey, meine Alte ist weg, was soll ich tun? Keine Ahnung, ist mir völlig egal. Wir nehmen alles. Also wenn wir die Zeit dazu haben, natürlich. Ihr braucht uns auch, ich sehe es gerade, weil hier zigtausend Meldungen offen sind. Schreiben bringt nichts. Wir haben ja nicht die Zeit, hier Zeug abzutippen. Von dem her, wenn ihr uns was zu sagen habt, dann Anrufen. anrufen. Ja. So, was haben wir jetzt als Meldung? Also es ist ja so. Man muss aber auch sagen, wir haben einen Netzmeister im Chat und der kann euch vielleicht die ein oder andere Frage beantworten, aber von uns zwei kann jetzt nicht jemand im Chat oder auf irgendwelche Skype-Meldungen antworten. Wir können wirklich nur mit euch in Kontakt treten, wenn ihr eben anruft. Tja, der Vendetta hat ausnahmsweise mal absolut recht. Und ja, vielleicht noch kurz so zum Allgemeinen, für wen ist diese Sendung gedacht? Also, wir haben jetzt dann ein Video für euch von Spiegel TV, das habe ich vor 1,5 Wochen, Eine Woche würde ich sagen. war das erst eine Woche her? Ja. Haben wir ein tolles Video gesehen und wir können unsere Zuschauergruppe in zwei Hälften aufteilen. Ja. Die einen, die wollen das so, dass diese Leute, die wir jetzt dann schön sehen, So weitermachen können. so weitermachen können und irgendwann dieses Land übernehmen und dann die Zukunft eurer Nachkommen, vielleicht auch noch von euch, je nachdem, wie schnell das die vorwärts kommen. Wir haben ja jetzt gehört, in Hamburg werden islamische Feiertage eingeführt. Irgendwo in Baden-Württemberg wird der erste Stadtteil in ausländischen Namen Ich glaube, in umgenannt. Mannheim ist es, oder? Mannheim kann das Stadtteil gewesen sein, ich weiß es aber jetzt nicht hundertprozentig Hamburg. sicher. Und diverse andere Sachen. Wer das so haben will, der muss uns nicht unbedingt anschauen, für den wird es relativ eng. Ja, für den wird es vielleicht ein bisschen langweilig, weil er eine konkrete Meinung zu uns hat. Aber alle anderen, die das nicht unbedingt so haben wollen, Ja. die sind eigentlich hier bei unserer Sendung richtig aufgehoben. Ja, und herzlich willkommen. Und wie gesagt, wir sind auch nicht die, die hier voll auf Hardcore und jeden hier auf knallhart NS-Trim wollen. Es zählt jeder, der will, dass Deutschland in 100 Jahren noch Deutschland ist, der ist bei uns gern gesehen. Und wir schauen uns jetzt mal an, mit welchen Leuten das uns vielleicht in der Zukunft dann zu tun hat. In einzelnen Stadtteilen, also in den Großstädten, in jeder Großstadt gibt es einen Stadtteil, wo das schon hier gang und gäbe ist. Und diesmal, und das ist für dich voll super, trifft es die Jungs von Spiegel TV, die es natürlich auch nicht besser verdient haben. Also es trifft genau die Richtigen, da treffen sich genau die richtigen Seiten. Aber man sieht ja auch an dem Beispiel, dass diese Leute keinerlei Halt machen vor irgendwem und dass es ihnen scheißegal ist, ob ihr irgendwie, oh, wir sind alle gegen Nazis und so, wir sind doch alle Freunde, Multikulti, super. Wenn das gegen der ihr Interesse steht, wenn ihr da irgendwie im Weg steht, dann scheißen die da drauf, was ihr macht. Und das sieht man also auch sehr schön in diesem Bericht jetzt dann, der dauert ungefähr, ich glaube, der dauert 5 Minuten oder Vier, so. 5 Minuten, ja. Und den werden wir uns jetzt dann mal zur Gemüte führen. Ich schaue jetzt mal, ob das hier so einigermaßen stimmt hier von der Größe. Ja, es sieht doch traumhaft aus. Wir übergeben das Wort an unsere Fernsehkollegen, das wollte ich schon immer mal Und sagen. unsere Kameradin. An das Berliner Amtsgericht als rechtsfreier Raum gilt, hat selbst unseren Reporter Klaas Meyer-Heuer überrascht. Ausgestattet mit einer Drehgenehmigung wollte er am Donnerstag eigentlich nur den Prozessauftakt gegen einen gewissen Arafat A. dokumentieren. Doch da der Mann nicht alleine, sondern in Begleitung seiner schrecklich unnetten Familie auftauchte, endete das Ganze im Chaos. Hallo Leute, also wir haben den Ton jetzt hier manuell ausgemacht, ihr müsstet uns aber jetzt eigentlich wieder hören. Ja, wir müssen nur den ganzen Scheiß jetzt hier wieder anmachen, schön. Genau. Wir müssen jetzt prüfen, wie viele Leute da auf dem Chat sind. Machen wir jetzt dann und geil. Wir warten jetzt noch ein, zwei Minuten, bis alle Leute wieder drauf sind, bevor wir dann mit dem Programm fortfahren. Wie gesagt, es ist halt jetzt mal ein größerer Beta-Test, sage ich jetzt mal. Ja, wir sehen, wir haben wieder gute 50 Zuschauer, zuvor hatten wir 150 oder so. Ja. Wir warten jetzt noch, bis die restlichen Zuschauer wieder draufkommen. Ja, wie gesagt, bitte seht es jetzt erstmal als etwas größerer Beta-Test, was wir machen. Nichtsdestotrotz, eventuell könnt ihr mir über den Chat sagen, ob ihr mich besser versteht. Es war ja am Anfang, kamen einige Meldungen, dass man mich etwas schlecht versteht, kann eventuell an der Maske liegen, man weiß es nicht. Vielleicht. Aber eventuell ist es jetzt besser. Vielleicht könnt ihr mir das ja über den Chat mitteilen. Jo, man versteht dich gut, lese ich. Das freut mich schon mal. Wenn es besser ist, mich freut es nicht. Vor. Ja. So. Jetzt suchen wir mal den ganzen Scheiß wieder her, den wir euch hier eigentlich zeigen wollten. Aber wie gesagt, es wird erst irgendwann mal besser, wenn wir das hier ein paar Mal gemacht haben. Dann, es liegt auch am Streaming-Anbieter, das muss man sagen. Wenn man sich hier auf Amerikaner verlässt, das kann dann nichts werden. Ja. Ist ja klar. Das ist eigentlich klar. So. Es läuft super, verstehe beide gut. Das ist sehr schön. Der Aris sagt, in Bayern ist der Ton klar. Ist natürlich sowieso klar, weil wir Elite-Bundesland sind, um hier mal ein bisschen Inlandsrassismus zu machen. Gut. Es läuft super, man versteht beide gut, gefällt mir auch. Wieder mal danke an Braun. Der Braun sagt irgendwie nur super Kommentare, die mich ja, weil Braun ist einfach zeitlos. Ja. Sowohl als Farbe als auch als... Lieber Braun statt Bund. Ich weiß auch nicht genau, ich hätte da mehrere Dinger schon gesehen. Egal. Wir versuchen jetzt nochmal den Plan mit Spiegel TV, ob das klappt. Garantieren können wir für nichts, aber das ist uns egal, weil wir dürfen das. So, Achtung, wir machen hier mal das Ding an, schön. So, und jetzt gucken wir mal, ob ihr. Alter, ich bin völlig falsch. Hey, checkt schon wieder überhaupt nicht, Alter. Hey, checkt's echt nicht. Ach ja, ich habe ja hier das falsche Ding ausgewählt. Hier, das da brauchen wir. So, Achtung. Genau, ich habe ja jetzt hier verschoben und dann stimmt das natürlich nicht. So, hier müssen wir das machen, genau. Jetzt schauen wir mal, ob man jetzt den Ton von dem Video besser versteht. Genau. Hä? Genau, den brauchen wir. So, Achtung. So, jetzt machen wir mal den Test. Schauen wir mal. Dass jetzt aber bereits das Berliner Amtsgericht als rechtsfreier Raum gilt, hat selbst unseren Reporter Klaas Meyer-Heuer überrascht. Ausgestattet mit einer Drehgenehmigung wollte er am Donnerstag eigentlich nur den Prozessauftakt gegen einen gewissen Arafat A. dokumentieren. Doch da der Mann nicht alleine, sondern in Begleitung seiner schrecklich unnetten Familie auftauchte, endete das Ganze im Chaos. Ein Armutszeugnis auch für den deutschen Rechtsstaat. Amtsgericht Berlin am Donnerstag. Prozessauftakt gegen das Mitglied einer libanesischen Großfamilie. Der Clan der Familie A gehört zu den berüchtigsten in Berlin. Einer der ihren sitzt wegen Raub, ein anderer wegen Körperverletzung und ein dritter befindet sich wegen Verdunklungsgefahr in Untersuchungshaft. Heute geht es um Arafat A., einen engen Freund und Geschäftspartner des Rappers Bushido. Arafat A., der hier mit dem Handy filmt, ist wegen Bedrohung zusammen mit seinem Bruder Yasser angeklagt. Die beiden und ein Dutzend weiterer Männer sollen zwei Rivalen umringt haben. Arafat schweigt zu den Vorwürfen. Dafür mischt sich sein Bruder Nasser ein, will aber wohl eher einschüchtern als aufklären. Also, haben Ihre Brüder einen Mann bedroht und hat Ihr Bruder gesagt, nimm die Pistole und halt sie mal in den Kopf? Das ist der Anklagevorwurf. Es geht heute darum, dass Ihr Bruder seinem Bruder gesagt haben soll, nimm die Pistole und halt sie dem anderen an den Kopf. Hast du Kinder? Wie alt sind deine Kinder? Sag mal, erzähl mal ein bisschen über dich. Ich möchte Sie fragen, nein, was da haben wir. Ich habe doch zuerst gefragt. Wo treibst du dich rum? Welche Clubs? Können wir zusammen ausgehen irgendwo? Als Verteidiger in dem Verfahren ist Stefan Kohnen engagiert, einer der besten Anwälte Berlins. Gibt es keine generelle Genehmigung hier beim Amtsgericht zu finden? Doch, wir haben die Genehmigung. Fragen Sie den Richter, wir wissen über die Genehmigung. Ja, ich kann Ihnen. Sie haben vielleicht verzahlt eine Genehmigung, aber nicht auf den Fluren. Das kommt vom Präsidenten, müssten Sie haben. Haben wir doch. Mehrere Zeugen sind am ersten Verhandlungstag geladen. Im Detail geht es um gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Was hat denn gesagt? Mach mal weg, okay? Wir dürfen hier drehen. Ja. Sie müssen uns entscheiden lassen. Wir müssen euch entscheiden lassen? Ja. Wen ihr schlecht macht und wen ihr gut anmacht? Du bist bestimmt so ein Pädophiler. Genau so einer bist du. So schätze ich dich ein. Das ist meine private Meinung. Noch vor dem regulären Prozessbeginn muss sich unser Team zurückziehen. Und das, obwohl wir vom zuständigen Richter auch eine Drehgenehmigung für den Verhandlungssaal hatten. Dafür sorgen, dass wir hier in Ruhe unserer Arbeit nachgehen können. Was ist denn das? Können die bestimmen, ob wir hier frei drehen oder nicht? Und dann überrascht gleich rechts im Bild, im grauen Trainingsanzug, ein Sympathisant der Familie A mit nackten Tatsachen. Der gleiche Mann schnappt sich anschließend einen Mülleimer, füllt ihn mit Wasser. Und obwohl offensichtlich ist, was er vorhat, schreitet keiner ein. Lassen Sie die Wasserattacke. Lass das mit dem Wasser. Gucken Sie mal. Ach, jetzt. Ist das ernst, dass er hier Na klar ist das sein Ernst. Das Hausrecht scheint an die arabische Großfamilie übergegangen zu sein. Also ist das Ihr Ernst hier? Was ist hier los? Nur einer der Wachtmeister hatte versucht einzugreifen. Die anderen kapitulierten vor der Aggression der Neuköllner Großfamilie. Zu guter Letzt noch eine klare Ansage. Sag mir, wo du wohnst, dann komme ich zu dir nach Hause, lade mich zu dir nach Hause ein, dann trinken wir einen Kaffee zusammen und dann unterhalten wir uns. Wir können uns gerne unterhalten. Was hältst du davon? Wir können uns gerne unterhalten. Ich komm zu dir nach Hause. Nee, wir können es einfach nur tragen. Nein, bei dir nach Hause. Ich habe kein Interesse daran, dass Sie zu mir nach Hause kommen. Ich habe kein Interesse, mich mit dir zu unterhalten oder dass ich gefilmt werde. Ihr habt genug gefilmt, das reicht doch jetzt. Das ist öffentliches Gelände, hier kann dann man bringen. Weißt du was? Dann bring alles, was ich dir jetzt sage. Bring alles. Auch jetzt mit dir. Verhandelt wurde am Donnerstag auch. Aber zunächst nur gegen Yasser A. Die Vorwürfe gegen Arafat kommen beim nächsten Verhandlungstag am 23. August zur Sprache. So, Vendetta, bitte. Ja, ich hoffe mal, uns hört man wieder. Okay, das Video funktioniert, da der Walhalla schreibt abschieben. Das finde ich eine vernünftige Reaktion drauf. Genauso vernünftig wie das Verhalten von den Wachmeistern. Aber bevor wir weiter auf das Video eingehen, ich höre immer wieder, dass das blöd ist, weil eine Werbung immer eingeblendet wird. Also es kann sein, dass in dem Musikstück oder in dem Video eine Werbung einblendet. Wir arbeiten an diesem Problem. Wie gesagt, ich wiederhole mich, ist heute nur ein sehr großer oder größerer Beta-Test. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das vielleicht bis zum nächsten Mal abgestellt haben, aber wir werden das so weit lösen, dass keine Werbung mehr ist, beziehungsweise wir werden eventuell auch den Anbieter wechseln und das irgendwie selbst betreiben. Also wir haben das Problem erkannt und werden das in naher Zukunft abstellen. Wie auch meine Tonqualität jetzt besser ist, das haben wir sofort behoben. Aber jetzt gehen wir gleich mal wieder auf das Video ein, zu unseren ausländischen Ingenieuren, die hier Deutschland aufgebaut haben, zumindest so kommt es immer im Fernsehen, dass sie die hier alles nach dem Krieg aufgebaut haben. Und ich finde es völlig richtig, dass die sich dann hier angegriffen fühlen mit so blöden Anklagen hier. Dann müssen die sich auch noch auf einem Flur filmen lassen. Ich finde die Reaktion völlig korrekt. Vor allem wollten ja die nur mit dem Spiegel-TV-Menschen hier einen Kaffee daheim trinken. Ich meine, wer hätte nicht gerne mal eine arabische Großfamilie bei sich daheim? Denn gerade irgendwelche Linksparteipolitiker, die immer hier die multikulturelle Gesellschaft gutheißen und fördern, die haben da sicherlich kein Problem damit, wenn mal die arabische Großfamilie daheim ist. Also von dem her sieht man hier mal wieder, was die BRD für ein Bullen- und Repressionsstaat ist, dass hier einfach friedliche Ingenieure ausländischer Herkunft von einem aggressiven Kamerateam bedrängt werden auf dem Gerichtssaal. Also vor allem die Aggressivität, muss man wirklich was dazu sagen, also die haben tatsächlich auch eine Kamera dabei gehabt. Ja, es ist unglaublich, so Fernsehteam. Also man denkt ja, einiges stellt man sich beim Fernsehteam vor, aber dass sie auch eine Kamera haben und filmen, es ist schlichtweg nur noch asozial. Also ja. Ich kann da die Reaktion voll verstehen. Ich finde es auch gut, dass da die Damen und Herren Araber so ruhig geblieben sind. Ja, trotz der Provokation. Da großes Lob nach Neukölln. Ja. Und das läuft dann. Ja. So, ihr seht, ich habe es ja am Anfang angekündigt. Ich bin froh, dass er noch nicht komplett abgekackt ist. Jetzt ist er mal komplett abgekackt. Das wird noch öfter passieren. Wie gesagt, bis alles eingespielt ist, das kann noch ein bisschen dauern. Wir werden jetzt, wie gesagt, jedem Problem annehmen. Kollegen Vendetta hört man ja mittlerweile auch schon ein bisschen besser. Also auch da haben wir ein bisschen was gemacht. Ich gehe jetzt sogar von Wumpi, er kennt meine Stimme. Keine Ahnung, vielleicht aus irgendwelchen N24-Dokus, wo er immer hier Occupy interviewt wird, irgendwie Vertreter. Ich denke mal, daher wirst du mich kennen. Ja. Das ist allerdings richtig. Du hast ja mal in einem Film mitgespielt, der heißt V wie Vendetta. Genau. Das war ja mein großer Durchbruch. Ja, richtig. Mit diesen Millionen haben wir auch hier unser Studio gekauft. Genau, und deshalb können wir uns auch den hier für die mehreren hundert Zuschauer. Ja, und deshalb können wir uns auch den besten Stream leisten. Ja, nur den besten Streamanbieter auf der ganzen Welt. Gut, aber wie gesagt, zum Thema Medienterror, wir haben ja noch, es geht ja weiter. Wir kommen jetzt zum Thema Nadia Trigalla, das ich heute mal ansprechen wollte. Wir haben ja Glück, in Sendung 1 kann man auch hunderte Themen, die schon ein bisschen zurückliegen, mal in den Fokus holen. Das können wir nächste Woche nicht mehr. Ja. Oder zumindest nicht mehr in der großen Form. Ja, die Nadja, die hat also einen Freund, der mal in der NPD war, und das reicht, um von den Olympischen Spielen nach Hause zu fahren. Ich habe ja gehört, mittlerweile sind alle wieder zurück. Ja. Ich denke, dass das an dem anderen... alle NPD-Freunde haben. Ja, ich habe gehört, es liegt an was anderem, nämlich ein neuer Skandal im Ruderteam, nämlich, dass der Doppelachter einen Nazi-Code verwendet. Ja. Der Ruder-Doppelachter verwendet einen Nazi-Code und deshalb haben wir jetzt alle heimfahren müssen. Das ist natürlich im Endeffekt eine richtige Reaktion. Ja, kleiner Scherz am Rande. Naja, also wie gesagt, es ist unfassbar, was hier sich dieser Staat erdreistet. Und im gleichen Moment, damit komme ich zum Thema Pussy Riot, wo ich jetzt hier schön überleiten wollte, im gleichen Moment schießt man gegen Russland, weil da eine Feministinnenband, ich weiß gar nicht, was die genau gemacht haben, irgendwie... Aufruf zum religiösen Hass, die Proteststürme aus der Bundesrepublik, sie reißen nicht ab, überall gibt es mittlerweile Pussy Riot T-Shirts. Ich habe noch keins, gebe ich offen zu, ich habe mir erstmal hier das FSN-TV-Shirt mir geholt. Und ja, was tun? Es ist halt, man sieht, sie machen hier haargenau das gleiche, man erinnere zurück an Lunikow. 3,5 Jahre, da war das Urteil noch schlimmer, ja. Noch schlimmer als jetzt hier für Pussy Riot, die hier läppische 2 Jahre. 2 Jahre, und es heißt ja auch, dass der Berufungsprozess stattfinden wird, dass das Urteil deutlich abgemildert wird und so weiter. Und bei uns steckt man eben, was heißt Dissidenten oder Menschen mit abweichender Meinung, jahrelang in den Knast und spielt sie dann hier als Moralapostel auf und schießt gegen Russland, weil ja eben auch Menschen mit einer abweichenden Meinung eventuell eingesperrt werden. Also man müsste sich da eigentlich absolut zurückhalten. Vor allem muss ich auch sagen, es steht ja auch in Russland ganz klar behauptet, oder denke ich einfach mal, im Strafgesetzbuch drin, dem Paragraph wahrscheinlich religiöser Hass. Diese Frauen von Pussy Riot haben das ganz genau gewusst. Wenn sie das machen, kommen sie vor Gericht und können auch verurteilt werden. Und jetzt sind sie verurteilt worden und alle heulen sie rum. Also ich verstehe das nicht. Wenn ich die Aktion mache, dann muss ich mir mit den Konsequenzen auch leben. Und ist natürlich absolute Doppelzüngigkeit, schweres Wort, von der BRD jetzt hier gegen Russland zu schießen und zu sagen, ja, ihr achtet hier die Menschenrechte nicht und bei euch ist keine freie Meinung erlaubt. Wenn wir hier uns wirklich völlig frei unterhalten würden, ich denke, dann könnte man nächste Woche keinen Streamer machen, weil dann wären wir auch schon verhaftet. Das so am Rande. Kann natürlich passieren, deshalb halten wir uns hier vornehm zurück und werden uns hier ausschließlich im legalen Rahmen eben bewegen. So, jetzt zum Thema Anrufer nochmal, ich würde jetzt gerne nochmal einen reinnehmen, also wenn jetzt irgendeiner Bock hat, jetzt kann er schön Aktionen machen, ich hätte jetzt hier kein Problem. Wenn er irgendwelche intelligenten Fragen hat, oder von mir aus auch unintelligent, da gucken wir mal, ob sich einer traut. Ansonsten, was habe ich hier noch auf meinem coolen Zettel stehen? Es war also so, dass jetzt schon einige Leute angerufen haben, aber das war, wenn entweder zwischen den Liedern oder wo eben wir gerade irgendwas moderieren mussten, deswegen konnten wir die nicht reinnehmen. Alle, die angerufen haben und wir konnten die noch nicht annehmen und sind noch auf dem Stream, wovon ich mal ausgehe, wir können jetzt gern anrufen. Irgendwie was erzählen, eine Meinung zur Sendung, ein Thema vorgeben, was ihr gern wollt. Genau, also mir ist ja bekannt, dass sich die Leute hier alle, ich habe jetzt nicht gedacht, dass hier der Massenansturm an angerufen ist. Ich habe aber gerade die Meldung gekriegt, dass einige sagen, Skype ist ihnen zu unsicher. Stimmt. Und wir sollen lieber eine Telefon-Hotline einrichten, aber es ist ja so, wir dürfen hier eh nur legales Zeug machen, von dem her, es kann euch hier nichts passieren in dem Sinne. Und ich verstehe jetzt nicht genau den Hintergrund, warum Skype jetzt unsicher ist wie eine Telefon-Hotline, das komme ich jetzt eigentlich nicht so ganz dahinter. Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass auch Telefone abgehört werden sollen. Ja. Und es von gibt dem natürlich her, im freiesten Staat auf deutschem Boden würden niemals Telefon abgehört werden. Natürlich nicht, da kann jeder sagen, was er will, das ist ja bekannt. Ja, so. Freedom of Speech in Deutschland. Genau, wie in Amerika. Das ist voll super. Es ist einfach voll super. Ich werde hier wirklich auf Facebook zugenudelt mit allen möglichen. Ich kann euch wirklich nicht antworten. Es ist leider nicht möglich. überrascht uns jetzt auch etwas, dass wirklich so viele Leute uns schreiben und gefällt mir klicken. Und wir haben sie ja auch. Oh, wir haben einen Anrufer. Dann holen wir doch den gleich mal hier rinne. Okay. Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist FSN-TV, der coolste Sender im Netz. Wer ist am Telefon? Hallo, ich bin der Markus. Der Markus. Markus, wo kommst du her? Ich komme aus Baden-Württemberg. Das hört man aber nicht. Ja, ich bin erst hingezogen. Komme ursprünglich auch aus Bayern. Oh. Na toll. Es sind immer die gleichen. Landesverräter quasi. Ja, ganz toll. Du machst hier alles richtig. So, Junge, was hast du uns mitzuteilen? Wie geht's dir? Wie bist du zu unserem Stream gekommen? Hast du brav die Videos verfolgt? Natürlich, ich habe auch das Rätsel gelöst. Sogar vor Endstation rechts. Ja. Jeder weiß, dass keiner schlauer ist als Endstation rechts. Ja. Weil wir ja alle dumm sind und die Linken alle schlau, deswegen lösen wir natürlich auch die ganzen Rätsel. Ja, was hast du uns zu sagen? Ist die Alte weg, das Haus abgebrannt, wie am besten löscht? Können wir irgendwelche Tipps geben? Eigentlich ist alles prima, ich wünsche euch noch viel Erfolg. Ja, danke schön. Da hört man ICQ im Hintergrund, sehr schön. Wer nutzt denn das noch? Die Zeiten sind doch vorbei seit Gesichtsbuch. Nee, wir bedanken uns. Hast irgendwelche... Ja, eine Musik wünsche ich völlig nicht. Ich habe nur ein Lied, das ich auf jeden Fall spielen will, bevor dass wir hier off-air gehen. Wie hast du den Stream bisher gefunden? Wie gefällt es dir? Bis auf den Ausfall, den machen wir mal schön. Den kehren wir schön unter den Tisch. Das waren israelische Hacker. Israelische Hacker. Ist auf jeden Fall mal was Neues und auch mal ganz interessant. Reicht mir nicht. Du musst sagen, es ist der absolute Hammer. Ja, dann muss es technisch erst noch komplett machen. Ja, das kommt ja noch. Du darfst nicht so viel verlangen. Wie gesagt, ich bin froh, wenn ich jeden Tag wieder heimfinde. Ich bin dummer Rechtsextremist. Da kannst du nicht verlangen, dass ich hier in Sendung 1 übrigens noch zum Code. Wir haben heute den 19.8. 19.8. Check ihn aus. Oh ja. 19.8, da hätten wir eigentlich noch was. Ach, ist egal. Gut, ich danke dir für deinen Anruf. Ich hoffe, dass viele deinem elitären Beispiel folgen und auch nochmal bei uns durchklingeln. Und ansonsten wünsche ich noch viel Spaß. Wir sind ja jetzt dann eh bald raus. Und hast du irgendwelche Grüße, irgendwelche Leute, die du grüßen willst? Alte Bekannte so aus Bayern oder neue Bekannte aus Baden-Württemberg? Natürlich die jungen Nationaldemokraten, die es seit neuem gibt. Und im hohen Norden die Stormänner. Die Stormänner, alles klar. Dann bedanke ich mich, wünsche noch einen wunderschönen Abend und vielleicht hört man sich ja mal wieder. Alles klar, servus. Tschüss. So, jetzt hier schon zwei Anrufer gehabt, das ist für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, im Maximum hatten wir an die 200 Zuschauer auch. Das ist für den Anfang auch ganz okay. Ist ja heute so eine Art Beta-Test. Oder ja. Wie sagt man das auf Deutsch, ne, das Video mit dem Beschwert? Eine Beta-Prüfung. Ja, ein Vortest oder einfach nur ein Test. Ja. Test. Was ich noch gesehen habe, weil du ja hier so eine nette Hose an hast, es ist ja Wahnsinn, dass Nationale sich auch die Hosen nicht waschen, weil mittlerweile hat man auf der NSU bei einer Jogginghose Blut gefunden, zwar von der Polizistin, die erschossen worden ist. In dem gesprengten Haus. Oder in dem gesprengten Haus meines Wissens ist die aufgegriffen worden. Nee, der weiß ja, dass Jogginghosen auch unbrennbar sind, genauso wie Flyer und alles andere. Und alle anderen Beweismittel, die sie gefunden haben, auch die Videos. Ja, ich meine, wenn ich schon das Haus spreng und sowieso alle Beweise vernichten will, dann spreng ich natürlich nicht die Videos und alles mit. Du musst ja die Leute ja ein paar Hinweise lassen. Ja, ist ja klar. Alles andere wäre unfair und idiotisch. Deshalb haben wir auch das Rätsel hier gemacht mit voll mit den Hinweisen und alles. Ja. Also so nett muss man schon sein. Vor allem, wenn man 10 Jahre stümperhaft durchs Land tourt und gerade mal schafft, hier eine Minderzahl an Leuten umzulegen und in James-Bond-Manier hier versucht, hier durchzugehen, was nie jemand geschafft hätte in Wirklichkeit, dann muss man natürlich hier, zumindest bei der Beweismittelvernichtung, dann vielleicht ein bisschen stümperhafter vorgehen, natürlich. Also der Staat hat natürlich mit der ganzen Aktion nichts zu tun, ist völlig klar. Also ist ja lächerlich. Ich habe es ja auch auf meiner Rede in Gera eben gesagt, es wird demnächst einen Agenten-Thriller über die NSU geben oder vielleicht sogar eine Agenten-Thriller-Reihe, wo dann eben diverse Titel, die ich mir schon ausgedacht habe, dann eben laufen werden, wie zum Beispiel, was hatte ich da? Der Döner stirbt nie. Oder Liebesgrüße aus Zwickau. Das wird voll super. Aber das soll jetzt hier nicht unser Thema sein. Ich habe nämlich noch ein Lied zum Abschluss dann. Wichtig ist, was ihr jetzt dann macht. Ihr macht jetzt dann schön die Komplettverbreitung, dass es uns gibt. Wir werden nächsten Sonntag auf jeden Fall wieder auf Sendung sein, ab 20 Uhr grob. Und da wird unser Gast sein, Julian Monaco, der Bundesgeschäftsführer der Jungen Nationaldemokraten. Richtig, wir werden in Zukunft auch Leute hier einladen, dann über Skype oder direkt vor Ort haben. Aus Musik, Politik und so weiter und so fort. Jeder, der will und der eine gewisse Bekanntheit hat. Also wenn jetzt ihr einer anruft, sagt, er will kommen, dann weiß nicht genau. Vielleicht wenn der Araber-Clan kommen will, wenn der Yasser oder irgendwer kommen will, ja komm, Alles. Angela Merkel. Angela Merkel, wenn die heute zugeguckt hat, alles rein. Wir bauen da einen dritten Stuhl auf und dann wird alles super. Ja. Wir sind ja auch. Herr Schäuble, den tragen wir ja auf die Treppen. Ja, das ist kein Problem. Wir sind ja liebe, nette Menschen. Gar kein Problem für uns. Also, dass wir die Treppen hochtragen, wird aber echt schwierig, weil wir sind doch ziemlich hoch hier. Ja, in unserem Sendestudio. Die unteren Abteilungen, also unter uns ist die Heckabteilung, das sind die Anonymous-Menschen halt. Genau, ein bisschen bearbeiten. Ja. Und ansonsten, ja, was kann ich euch noch, was kann ich noch schön sagen, Schönes? Wie oft werden wir senden? Ich glaube, das haben wir noch nicht angesprochen. Also, wir werden im Endstadium, es gibt ja Krebs im Endstadium, und wir werden im Endstadium versuchen, jeden Sonntag 20 bis 22 Uhr auf Sendung zu gehen und euch wöchentlich hier das Neueste vom Neuen zu präsentieren, dann auch mit funktionierender Technik, hoffe ich zumindest. Das wird auf Dauer dann alles klappen. Und das ist das Ziel. Wir werden das nicht immer schaffen, weil auch wir natürlich viel beschäftigte Menschen und so sind. Aber es ist in dem Sinne auf jeden Fall so geplant. Und ja, wie gesagt, eure Mitarbeit ist erwünscht. Erzählt weiter, dass es uns gibt. Ist ganz wichtig, damit wir hier irgendwann mal in den vierstelligen, vielleicht sogar fünfstelligen Bereich Zuschauerzahlentechniker. Wir haben doch mal einen Anrufer. Komm, kurz vor Schluss, den nehmen wir noch rein. Einen wunderschönen guten Abend. Mit wem spreche ich? Ja, hallo? Hallo? No? Party online. Ja, wir hören irgendwas im Hintergrund, eine Musik. Ja, wir hören im Hintergrund unseren Stream, aber irgendwie hören wir nie. Ja, hallo, hier ist der Flo. Der Flo! Ja, schön, Flo. Hallo? Ja, hallo? Bin ich zu hören? Ja, du bist zu hören, Flo. Wo kommst du her, Flo? Du musst deinen Stream aber ausmachen, sonst. Ja, jetzt ist er weg. Oder ist er noch da? Nee, der ist weg. Ja. Ja, 26 Sekunden Dauer, das ist nicht schlecht für ein intensives Gespräch mit dem Flo. Ja. Man sieht also nicht nur bei uns gibt es teilweise technische Schwierigkeiten, sondern auch bei den Zuschauern. Nichtsdestotrotz, so soll es ungefähr funktionieren, dass ihr immer mit uns in Kontakt treten könnt. Wir haben heute Themen nur kurz angerissen. In Zukunft soll es auch so sein, dass wir da mal über Thema 10 oder 15 Minuten sprechen, entweder Politik, Freizeit oder irgendwas. Könnt ihr uns auch vorgeben und wir unterhalten uns darüber. Es sind natürlich auch mal gerne kritische Meinungen erwünscht oder gestattet, wo man eben dann über irgendwelche Themen diskutieren kann. Ganz genau so ist es. Und wichtig, ich versuche das jetzt mal mit dem Finger wieder zu machen, ganz da unten in der Ecke, da seht ihr eine E-Mail-Adresse, wo ihr auch PayPal-Zahlungen hinschicken könnt. Wenn ihr irgendwas habt, irgendwelche Wünsche, wie gesagt, über Facebook natürlich geht sowieso, aber wer eine E-Mail schreiben will, geht natürlich hier an die nordland14@gmx.de. Alles mögliche, alles, was ihr wollt. Wir nehmen wirklich alles auf, jede Anregung, jeden Verbesserungsvorschlag. Ob wir da auf alles antworten, kann ich nicht garantieren, je nachdem, wie viel das dann halt eben ist. Aber wir werden uns da schon bemühen, in der Richtung relativ mit euch in Kontakt stehen zu bleiben, damit hier, wie gesagt, wir haben ja Widerstand 2.0 angekündigt und das sollt ihr ja auch haben. Wir haben jetzt noch ein Lied. Wir bitten auch darum, dass wir einiges an Feedback, sag ich jetzt mal. An Futter zurück, meinst du? Ja, an Futter zurückbekommen. Ja. Wo es noch hapert, wo noch Mängel sind und was auch gut geklappt hat, dass wir das in Zukunft verbessern können. Es soll ja doch ein etwas längeres Projekt sein, wo wir hier verfolgen werden. Und jede Sendung soll ja besser werden, reibungsloser ablaufen. Dass heute die Technik nicht so gut geklappt hat, das kommt vor beim ersten Mal. Ich glaube, jetzt. Das kennt man auch aus beim ersten Mal, das kennt man auch bei anderen Anlässen. Genau, da klappt die Technik auch manchmal nicht so. Ja. Nichtsdestotrotz denke ich mal, was doch ganz okay, wie es heute gelaufen ist. Wie gesagt, gebt uns Anregungen zurück, was war gut, was war schlecht, was kann man verbessern und wir versuchen das natürlich dann abzustellen bei der nächsten Sendung. Richtig, richtig. Und ansonsten wünschen wir euch heute noch einen schönen Abend. Wir kommen ziemlich genau hin. Ich wollte bis 22 Uhr machen, jetzt haben wir 21.55. Wir müssen heute noch in die Diskothek. Disco, schön Disco, mit Araber. Araber, Yasser, ja. Disco. Und von dem her, wir haben jetzt noch so eine Art Abschiedslied noch für euch, und zwar von der deutschen, ja, Mittelalterband, würde ich mal sagen, und zwar nennt sich die In Extremo, kennen sicherlich einige, und das Lied heißt Frei zu sein. Ansonsten stimmt bei Facebook ab, ihr könnt im Chat weiterhin rumnudeln oder euch gegenseitig an die Klöten fassen, was weiß ich. Macht mit bei uns, erzählt uns weiter. Es wird natürlich, weil mich auch vorhin angeschrieben hat, es wird natürlich in Zukunft auch Werbematerial geben. Es wird auch neues Werbematerial für Radio FSN dann geben. Wir stehen noch ganz am Anfang, wir haben noch ein bisschen was vor. Und das wird dann in den nächsten Wochen alles so passieren. Vendetta, es war wie immer, du warst wie immer beschissen. Sehr bekannt. Das ist bekannt. Und ansonsten wünschen wir euch allen noch einen schönen Abend. Gehen wir dann später noch in den Chat rein? Können wir auch nur sagen, wer uns da mit wir uns schauen, quatschen will? Wir schauen nochmal rein. Dass wir dann auch mal in den Chat reinkommen, wer direkt mal mit uns labern will. Es gibt ja auch bei den Mainstream-Sendungen immer, der Hans-Rüdiger Zwiebler, der Rechtsextremismus-Experte, steht Ihnen ab 22 Uhr auch noch im Chat zur Verfügung. Genau, da stehen wir dann auch. Stehen wir dann wahrscheinlich auch, aber jetzt hören wir uns auch nochmal so ein bisschen Abschiedsliedern. Wie gesagt, erzählt euren Freunden, Kameraden und so weiter und so fort weiter, dass es uns gibt. Und wir erweitern die Gemeinschaft. Wenn mal 1000 Leute zuschauen, dann mache ich so ein Speziallied rein mal, das was ich mir schon überlegt habe. Aber da sind wir noch ein bisschen davon entfernt, aber es ist Sendung 1. 200 Zuschauer war wirklich super, muss ich sagen. Hätte ja, das gar nicht gedacht. Für den Anfang echt völlig in Ordnung. Also das war in dem Bereich, wo ich so höchstens gedacht hätte. Und ja, das Rätsel ist gelöst. Es wird so schnell kein neues geben. Aber ansonsten wünschen wir euch alle noch einen schönen Abend. Wir winken jetzt dann nochmal schön rein. Viel Spaß mit den Extremo. Und ansonsten sehen und hören uns nächstes Wochenende am Sonntag wahrscheinlich wieder. Ganz genau. Dann mit Julian Monaco als Gast. Noch einen schönen Abend allen, die angerufen, mitgeschrieben, mitgemacht haben. Vielen Dank. Jetzt gucken wir mal, bei mir bei Facebook blitzen, glaube ich, 30 Meldungen oder so auf. Jetzt muss ich mal gucken, was ich jetzt mit denen mache. Aber jetzt müssen wir erstmal zur Beruhigung nochmal in Extremo hören. Und zwar das Lied Frei zu sein. Und ansonsten sehen wir uns nächstes Wochenende. Brav bleiben in der Arbeit. Und wir sagen Tschüss.